Kundgabe 4703. Empfangen durch Bertha Dudde am 2.8.1949. Abfall von Gott verschieden. Verschiedene Entfernungen. Euch ward die Gnade, zu leben als Mensch auf dieser Erde und somit den höchsten Grad der Vollkommenheit erreichen zu können, so ihr die Gnade recht nützet. Es ist nicht Willkür, dass ihr zugelassen seid zu diesem Entwicklungsgang durch die Schöpfungen auf dieser Erde, sondern von meiner Weisheit erkannt und von meiner Liebe gefügt, wandelt ihr auf dieser Erde, obgleich noch unzählige Ausreifungsmöglichkeiten im Universum bestehen für das Geistige, das mir einst widersetzlich war und zu mir zurückfinden soll. Doch der Entwicklungsgang auf dieser Erde ist eine Vergünstigung, die Wesen zeitigen kann, von hellstem Licht und stärkster Kraft. Es ist aber auch eine überaus harte Schule, die zu absolvieren das Geistige sich freiwillig erboten hat, das einmal schon einen gewissen Reifegrad besitzt, so es andere Gestirne zuvor belebt hat, das aber auch aus der tiefsten Tiefe sich emporentwickeln kann, im gebundenen Willen und einen desto größeren Vorteil erringen kann, so es diese Erdenlebensprobe besteht. Es kann ein rechtes Kind Gottes werden, das alle Rechte und alle Macht des Vaters besitzen, also das Erbe des Vaters antreten kann, in innigster Gottverbundenheit und höchster Seligkeit. Wer um den ewigen Heilsplan Gottes weiß und um den Urgrund meines Waltens und Wirkens, der wird sich die Frage des Öfteren stellen, was mich bestimmte, gerade diese Erde mit meiner persönlichen Anwesenheit zu beglücken, auf ihr das Fleisch anzuziehen und selbst unter meinen Geschöpfen zu wandeln als Lehrer und Vorbild. Er wird sich fragen, was mich bestimmte, dieses Schöpfungswerk, die Erde, zu segnen und den Bewohnern zu Hilfe zu kommen in ihrem Aufstieg zur Seligkeit. Es ist das Geistige, das vollkommen von mir erschaffen war, mir abtrünnig geworden aus freiem Willen, doch der Abfall von mir war nicht bei allen Wesen gleich. Er war verschieden begründet und auch in verschiedener Weise vor sich gegangen, so dass die sich daraus ergebende Entfernung von mir eben auch verschieden groß war. Das einstige Lichtwesen in die tiefste Tiefe stürzten und die äußerste Finsternis sie umgab, während andere einen Schimmer der Erkenntnis behielten, wenngleich unwillig, wieder zum Licht emporzusteigen. Und so auch waren die Bedingungen, die eine Rückkehr zu mir ermöglichten, verschieden. Und es waren verschiedene Ausreifungsmöglichkeiten erforderlich, die meine Schöpfungswerke in mannigfacher Vielseitigkeit bieten. Zutiefst gefallenes Geistiges benötigt einen Ausreifungsprozess, der alle Härten erfordert, aber auch sicheren Erfolg versprach, jedoch stets den freien Willen berücksichtigt, also niemals zwangsweise eine Rückkehr zu mir zeitigt. Das Geistige, das den Gang durch die Schöpfungen der Erde zurücklegen muss, ist somit in größter Entfernung von mir gewesen, aber im Stadium als Mensch schon mir fast nahe, muss aber nun erst im freien Willen den letzten Schritt gehen und eine zwar kurze, aber schwere Willensprobe ablegen, um dann in das Urverhältnis zu mir zu treten und seine uranfängliche Beschaffenheit zu erlangen, um ein ewig seliges Wesen zu sein. Der Entwicklungsgang auf anderen Schöpfungen ist wohl leichter, führt aber auch nicht zum letzten Ziel, zur völligen Vereinigung mit mir, zur rechten Gotteskindschaft, was euch Menschen wohl auch schwer verständlich ist, weil diese Geistwesen nicht so tief gesunken waren und dennoch nicht die höchste Höhe erreichen sollen. Ihnen war aber noch ein Schimmer der Erkenntnis geblieben, also ihre Schuld insofern größer, als dass sie leichter zurückfinden konnten und doch in der Entfernung von mir verharrten, bis auch sie durch meine Liebe und Erbarmung auf jenen Schöpfungen den Abstand von mir verringern konnten, unter weniger harten Bedingungen aber auch mit weniger hohem Ziel. Auch sie können selige Geschöpfe werden, doch der Grad der Seligkeit ist so verschieden, wird aber niemals den eines Gotteskindes erreichen, eines Geistwesens, das seinen Willen recht gebraucht, trotz schwerster Bedingungen, und das deshalb von meiner Liebe ergriffen und emporgezogen wird, um in der Vereinigung mit mir ewig selig zu sein. Amen.